Wir haben gerade den Snowden-Film gesehen. Da ging das Licht aus. Ich habe auf die Uhr geschaut. Es war Punkt 0 Uhr. Kiew. Die Nacht vom 16. auf den 17. Dezember 2016. Es kommt schon vor, dass das Netz im Winter durch elektrische Heizungen überlastet wird, besonders wenn es kalt ist. Aber dann brennt nur in einem Stockwerk die Sicherung durch. Das hier war anders. Meine Frau lachte, das sind die Hacker. Jetzt sind sie zu uns nach Hause gekommen. Ich habe das Gleiche gedacht, auch weil es Punkt 0 Uhr geschah. Und man muss bedenken, unser Land ist im Krieg. Auf den Stromausfall hätte ein Bodenangriff folgen können. Auch ohne Bodentruppen hätte die Situation schnell eskalieren können. 4 Stunden. 4 Stunden hätten gereicht, damit das Wasser in den Rohren einfriert. Damals gab es kaum Schnee. Minus 30 Grad, die Erde war durchgefroren. Das Eis hätte die Rohre zerrissen, auch die Pumpen. Wir waren nah an einer Katastrophe. Es ist der zweite Angriff dieser Art. Fast genau ein Jahr zuvor haben Hacker schon einmal die Stromversorgung der Ukraine attackiert. Blackout um 0 Uhr. Die Ukraine als Testgelände für den Cyberkrieg. Ein Feature von Inga Lisingewitsch. Es ist ein Angriff auf die kritische Infrastruktur, die Zivilisten versorgt. Denken Sie an medizinische Geräte, die nicht ohne Strom funktionieren. Solche Angriffe gefährden das Leben von Zivilisten. Marina Krutofil ist eine angesehene Cybersicherheitsexpertin. Sie fährt zu einer Konferenz in den Niederlanden, um über die Vorfälle in der Ukraine zu sprechen. Doch weder der erste noch der zweite Angriff wurden jemals von irgendeiner Regierung verurteilt. Das ist besorgniserregend, weil die rote Linie weiter nach hinten verschoben wurde. Früher hätte man gesagt, hey, das ist nicht akzeptabel. Das ist ein Angriff auf die Zivilbevölkerung. Doch plötzlich ist es Normalität. In so einer Normalität möchte doch keiner leben. Spezialgebiet der gebürtigen Ukrainerin: Cybersicherheit von kritischer Infrastruktur. Als externe Beraterin unterstützte sie 2015 und 2016 die forensische Untersuchung der Hackerangriffe auf den ukrainischen Energiesektor. Actually, besides Stuxnet? Diese Angriffe sind, abgesehen von Stuxnet, die ersten öffentlich bekannten Cyberangriffe, die einen physischen Schaden verursacht haben, indem sie den Strom abgeschaltet haben. Zweitens, die Angreifer haben die entsprechenden Fertigkeiten und werden nicht aufgehalten. Und drittens stellt sich die Frage von Cyberkrieg und Ethik, insbesondere weil der Angriff auf Stromnetze ein Angriff auf Zivilisten ist. Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Andreas Wellner, schönen guten Tag. Das Dachgeschoss eines Bürogebäudes, die Firma High Solutions, Berlin-Treptow. Teil 1 eines sogenannten Penetrationstests. Andreas Salm versucht, eine Mitarbeiterin der Stadtwerke Ettlingen zu übertölpeln. Lassen Sie mich einen Kontext geben. Ich bin von einer Organisation, die Tischtennis-Firmenmeisterschaften oder Turniere deutschlandweit ausrichtet. Salm hat die Eckdaten seiner erfundenen Identität auf ein Whiteboard geschrieben. Name, Adresse, Geburtsdatum. Er möchte Vertrauen gewinnen, um die Dame in Ettlingen später zu einem Klick zu bewegen. Er möchte, dass sie Warnhinweise ignoriert und einen speziell präparierten E-Mail-Anhang öffnet. Also ich würde das aber trotzdem nicht kampflos aufgeben wollen. Ich würde versuchen, Ihnen die Unterlagen zuzusenden. Vielleicht kann ich ja doch Ihr Interesse für die Veranstaltung wecken. Und wenn da Interesse besteht, dann würde ich mich einfach über einen Rückruf oder eine Antwort auf meine Nachricht freuen. Und dann können wir uns vielleicht auch gerne mal zusammensetzen. Penetrationstests ermöglichen Unternehmen, den Zustand ihrer IT-Sicherheit einzuschätzen und Sicherheitslücken zu schließen. Die Firma High Solutions und die Stadtwerke Ettlingen haben sich bereit erklärt, für den Deutschlandfunk einen solchen Penetrationstest durchzuführen und beobachten zu lassen. Gut, dann würde ich Ihnen das jetzt direkt dahin zusenden und dann freue ich mich auf eine Rückmeldung von Ihnen. Ja, danke, wiederhören. Gut, okay, aber jetzt haben wir einen Vorwand und können gerade eine Mail schicken. Das sollten wir jetzt auch gleich machen, weil sie muss ja gleich weg. Salm fasst das Telefongespräch in einer E-Mail zusammen und fügt einen Link zum Download hinzu. Die Mitarbeiterin der Stadtwerke soll ein Dokument herunterladen und öffnen. Um das Dokument zu öffnen, muss sie einen Warnhinweis wegklicken. Echte Angreifer könnten sich dann im System der Stadtwerke ausbreiten. Um die Erfolgschancen zu erhöhen, werden parallel ähnliche Attacken auf andere Mitarbeiter der Stadtwerke gestartet. Auch die Hackerangriffe in der Ukraine begannen im Frühjahr 2015, ein halbes Jahr vor dem ersten Blackout, mit einer E-Mail. Die Mail war an einen Juristen adressiert und enthielt als Anlage eine Excel-Tabelle und ein PDF mit einem Gerichtsbeschluss. In der Mail befand sich auch ein Bild, das nicht automatisch geladen wurde. Stattdessen gab es die Aufforderung zu klicken, um das Bild zu laden. Der Server, mit dem das Bild verbunden war, befand sich in der Türkei, im Tornetz. Ein kleiner Konferenzraum mit einem großen Bildschirm. Oleksiy Jasinski, Leiter des ISSP Labs and Research Center, hat im Auftrag der Energieversorger die Angriffe in den Jahren 2015 und 2016 untersucht. Er zeigt mir einen Screenshot der E-Mail. Betreff, Absender, Inhalt, alles stimmte mit den Erwartungen des Empfängers überein. Weder das Antivirenprogramm noch die Firewall lösten Alarm aus. Der Empfänger öffnete die Mail. Im Anhang war ein Virus. Es war auf eine einfache, jedoch elegante Art versteckt. Mail und Anhang haben die Spam- und Virenprüfung bestanden. Das Virus war mit gewöhnlichen Makros geschrieben, mit denen in Excel Prozesse automatisiert werden. Wenn man das Virus extrahiert, zeigt sich, dass es eine Backdoor namens Black Energy ist. Black Energy ist eine modular aufgebaute Shardware, die bereits 2007 auf dem russischen Schwarzmarkt auftauchte. Der erste prominente Einsatz fand 2008 in Georgien statt. 2015 in der Ukraine war die dritte Generation der Shardware aktiv. Black Energy baut eine Hintertür in die Netzwerke des Opfers ein. Durch diese sogenannte Backdoor werden über Monate einzelne Teile der Shardware nachgeladen. Sobald alle Teile beisammen sind, können die Angreifer die Kontrolle über das System übernehmen. Der Täter kann dadurch zum Beispiel aus der Ferne einen Keylogger einschalten. Er kann einen Scanner einschalten und alle Hosts in der befallenen Infrastruktur abscannen. Man kann ihm den Befehl geben, sich zu verstecken, sich ruhig zu stellen und die Backdoor nachts zu einem bestimmten Zeitpunkt zu öffnen. Black Energy besteht aus einzelnen Modulen mit einer Vielzahl von Optionen. Zum Zeitpunkt des Angriffs gab es 17 Module. Inzwischen sind es weit mehr. Vier Männer in schneeweißen Businesshemden, schwarze Anzüge, schicke Schuhe. Nur bei einem blitzen rote Socken auf. Das einzige Indiz, dass sie keine gewöhnlichen Berater sind. Die vier erscheinen morgens um 8 bei den Stadtwerken Ettlingen. Dass wir heute hier sein dürfen. Ja, sehr gerne. Dass das so reibungslos geklappt hat. Eberhard Oehler, Leiter der Stadtwerke, begrüßt die vier. In den nächsten 2 Tagen werden sie die IT-Sicherheit seiner Firma auf die Probe stellen. Dann arbeitet mal. Der Test läuft bereits. Begonnen hat er mit den präparierten E-Mails aus Berlin. Andreas Salm prüft, ob seine Mail von gestern geklickt wurde. Wir haben insgesamt 4 Szenarien, die wir angeschrieben haben. In 2-mal einen Klick erreicht und 1-mal eine Dokumentenausführung mit dem integrierten Makro. Vor 6 Jahren wurden die Stadtwerke schon 1-mal gehackt. Auch damals war es nur ein Test. Eberhard Oehler hat damals öffentlich zugegeben, dass seine Firma angreifbar war. Seitdem versucht er, die Branche auf das Problem aufmerksam zu machen. Regelmäßig hält Oehler Vorträge. Heute spricht er vor Studenten des Karlsruher Instituts für Technologie. Am ersten Tag Nach 26 Minuten hatte er das Passwort unseres IT-Lieferanten gehackt, weil unser IT-Lieferant eines der Top 100 Passwörter verwendet hat. Ein Hacker namens Felix Lindner führte den Penetrationstest in den Stadtwerken Ettlingen damals durch. Ich bin gefragt, was wäre passiert, wenn er auf die Enter-Taste gedrückt hätte und er hatte das 20KV-Schema mit beiden Übergabestationen scharf geschaltet. Hätte Felix auf die Enter-Taste gedrückt, wären 40.000 Menschen in Ettlingen ohne Energie gewesen. Das Bewusstsein, das daraus entstand, hatte weitreichende Folgen. Die IT-Sicherheit der Stadtwerke wurde komplett überarbeitet. Felix hat in einen unserer zentralen Drucker zwischen dem Netzwerkanschluss und der Netzwerksteckdose des Druckers eine mobile Festplatte mit Datenfernübertragung gesteckt. Damals war der Zugang zum Gebäude der Stadtwerke ohne weiteres möglich. Heute müssen sich die Besucher anmelden. Sie bekommen Besucherausweise und werden von Kameras überwacht. Er hat da den Datenverkehr mitgeschrieben, hat diesen Datenverkehr analysiert und aus der Analyse des Datenverkehrs war es ihm möglich, das Passwort unseres IT-Administrators zu hacken. Und damit war er in unserer IT. Seitdem erscheint Ettlingen regelmäßig in der Presse als einziges öffentlich bekanntes Beispiel eines erfolgreichen Penetrationstests in Deutschland. Allerdings muss man sagen, die Software, die wir einsetzen und dessen Passwort, das Felix nach 26 Minuten gehackt hatte, diese Software setzen auch etwa 270 weitere Stadtwerke in Deutschland ein. Und jetzt stellt ihr euch mal vor, der hackt nicht nur Ettlingen, sondern Bretten, Bruchsal, Baden-Baden, Rastatt, Karlsruhe lassen wir mal außen vor, die haben eine andere Software, und schaltet all diese Kraftwerke mit einem Druck auf die Enter-Taste ab. Dann passiert eines, dass die Netzfrequenz, und das habe ich hier jetzt mal mit so einer Waage dargestellt, die Netzfrequenz ist nicht mehr stabil. Beim Abschalten von mehreren Stadtwerken in Nordbaden kommt die Netzwaage ins Ungleichgewicht. Zwischen Juni 2018 und Juni 2019 wurden dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 252 Angriffe auf kritische Infrastrukturen gemeldet, 29 davon auf den Energiesektor. Das, was Eberhard Oehler im Rahmen eines Tests erlebte, wurde für die ukrainischen Energiekonzerne 2015, einen Tag vor Weihnachten, Wirklichkeit. Der Cursor bewegte sich und klickte die Schalter aus. Wir haben es gleichzeitig auf allen Bildschirmen gesehen. Es war surreal. Ein großer Raum. Drei Schreibtische vor einer riesigen Wand mit Kacheln. Wir sind in der Dispatcherzentrale des Energiekonzerns Prikarpatia Oblenergo in der westukrainischen Stadt Ivano-Frankivsk. Dispatcher Ihor Korolyshin hat den ersten großen Hackerangriff auf die Energieversorgung der Ukraine am 23. Dezember 2015 miterlebt. Die Hacker knipsten die Schalter der Umspannwerke einen nach dem anderen aus. Es war ein orchestrierter Angriff auf den Energiesektor der Ukraine. Stellen Sie sich vor, man hat die Maus in der Hand, der Cursor gehorcht aber nicht. Er bewegt sich, wie er will. Jemand anderer kontrolliert den Cursor. Allein im Gebiet von Ivano-Frankivsk blieben damals eine 250.000 Menschen am Tag vor Weihnachten über Stunden ohne Strom. Die Dispatcher aus den Bezirken rufen an. Auch ihre Cursor haben sich verselbstständigt. Zur gleichen Zeit fanden auch in den Regionen Kiew und Tschernowzi identische Attacken statt. Auch hier wurden die Computer von Hackern aus der Ferne kontrolliert. Die Dispatcher des zentralen Büros riefen an. Sie sagten, dass massenhaft Verbraucher abgeschaltet würden. Hunderttausende. Es war wie eine Lawine. Volodymyr Fedik leitet die IT-Abteilung von Prikarpatia Oblenergo. Die Angreifer waren tief in die Steuerungssoftware der Umspannwerke eingedrungen und sie kannten sich mit der Software gut aus. Die Dispatcher konnten das auf ihren Bildschirmen beobachten. Dispatcher Kurulishin. Zuletzt haben unsere IT-Menschen den Server abgeschaltet. Die weiteren Klicks hatten dann keine Folgen. Die Angreifer haben das bemerkt und sind verschwunden. Danach konnten wir die Cursor wieder selbst bewegen. Wir haben angefangen, alle Bezirke manuell einzuspeisen. Die Notdienstbrigaden sind losgefahren und haben alle Schalter per Hand wieder eingeschaltet. Am nächsten Tag gab es dann das Nachspiel. Beim Hochfahren der Rechner zeigte sich, dass viele Festplatten endgültig gelöscht, Domain-Controller und Server beschädigt waren. Wir haben nicht sofort verstanden, was passiert. Später haben wir die Technik vom Internet getrennt. So konnten wir einen Teil retten. Wie wir erfahren haben, enthielt Black Energy ein Modul namens Kill Disk. Dieses Modul überschrieb die Daten und so wurden viele Informationen restlos vernichtet. Kill Disk war offensichtlich mit einem Timer versehen. Obwohl die Internetverbindung unterbrochen und die Fernsteuerung deaktiviert worden war, zerstörte Kill Disk beim nächsten Hochfahren die Festplatten der Rechner. Wir haben versucht nachzuvollziehen, warum bestimmte Rechner beschädigt wurden und andere nicht. Rechner mit wichtig klingenden Namen wurden angegriffen. Die Rechner Boss, VIP oder Buch waren interessant. Sie wurden vernichtet. Rechner mit weniger wichtigen Namen blieben verschont. Die Angreifer konnten wohl die Struktur des Netzes und die Workstations im Netz sehen. Da sie Rechner mit bedeutsamen Namen ausgesucht haben, war es wohl kein automatisierter Vorgang. Sie haben gezielt nach bedeutsamen Namen gesucht. Die meisten Informationen konnten zwar aus Backups wiederhergestellt werden, aber die Untersuchung wurde durch das Ausradieren der Logfiles massiv erschwert. Morgen, hier mein Kaffee. Black Energy bestand 2015 bereits aus 17 einzelnen Modulen. So etwas in seiner Freizeit zu programmieren, gilt als unmöglich. Unter Experten ist es Konsens, dass solche Angriffe von staatlichen Stellen in Auftrag gegeben werden. Staatlich finanzierte Hackergruppen werden Advanced Persistent Threat Groups, kurz APT, genannt. Typischerweise kann man eine staatlich finanzierte APT-Gruppe daran erkennen, dass die Arbeitszeiten den Bürozeiten ähneln, 9 bis 18 Uhr. Also wird die Arbeit gegen 8 oder 9 Uhr aufgenommen und die Aktivitäten fallen nach 17 oder 18 Uhr signifikant ab. Zwar ist es meist unmöglich, einzelne APT-Gruppen bestimmten Staaten eindeutig zuzuordnen. Trotzdem haben diese Gruppen oft erkennbare Handschriften oder hinterlassen sogar Hinweise auf ihre Urheberschaft. Because APT is a, it's a project. It's, they have a project manager, they have budget and so on. Because man kann sich eine APT-Gruppe als ein Projekt vorstellen. Sie haben einen Projektmanager. Finanziert werden sie von einer staatlichen Stelle. Also haben sie ein Management, ein Budget, Bedürfnisse. Sie können sich die notwendigen Werkzeuge beschaffen. In verschiedenen Ländern gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Again, it depends also from country to country. Because for example in North Korea, in Nordkorea zum Beispiel sind APT-Mitglieder angehalten, ihre Aktivitäten selbst zu finanzieren. Sie übernehmen eine Aufgabe vom Staat, aber sie werden für die Entwicklung der Exploits nicht entlohnt, sondern müssen ihr Geld selbst verdienen. For example by stealing money from the bank. Zum Beispiel, indem sie eine Bank ausrauben und dadurch ihre Operationen finanzieren. Natürlich dürften nur ausländische Banken gehackt werden. Andere Cybersicherheitsexperten erzählen mir, dass auch in anderen totalitären Staaten die Symbiose von Staatssicherheit und Hackern so oder so ähnlich funktioniert. Black Hat Sessions, eine Cybersecurity-Konferenz in der Nähe von Utrecht. Das Thema: Cybersicherheit in den kritischen Infrastrukturen. Der große Vortragssaal ist voll. Das Foyer glänzt in der pink und lila Neonbeleuchtung. Schwarze Wände, von der hohen Decke hängen lila Leuchtkugeln. Marina Krotofil treffe ich nach ihrem Vortrag wieder. Internationale Sicherheitsexperten sind sich einig, dass die Ukraine als Übungsgelände für Cyberangriffe diente. Das ist nichts Neues. Im Augenblick macht China das Gleiche in Thailand. Genauso wie Soldaten zu Übungszwecken in echte bewaffnete Konflikte geschickt werden. Auch Cyberkriminelle probieren ihre neueste Schadware zuerst in Firmen oder Ländern mit niedrigeren Sicherheitsstandards aus. Am Ende verwenden alle die gleichen Antivirenprogramme und Firewalls. Und so kann man die Schadware verfeinern, ohne entdeckt zu werden. Läuft das Programm zuverlässig, bewegt man sich in die westlichen Länder. Dieses Vorgehen erfüllt mehrere Zwecke: Testen, verfeinern und gleichzeitig die politische Lage destabilisieren. Für die These von der Ukraine als Übungsgelände sprechen die Details des zweiten Angriffs auf den Energiesektor im Jahr 2016. Дали рапорт. Nachdem ich die Funktion des Umspannwerks überprüft und den Bericht übermittelt hatte, fing es plötzlich an. Die Schalter begannen völlig planlos sich abzuschalten. Auch der Eigenbedarf im Umspannwerk ist ausgegangen, also das Licht. Auch bei uns im Umspannwerk ist der Strom ausgegangen. Oleg Seitschenko war in der Nacht auf den 17. Dezember 2016 diensthabender Dispatcher im Kiewer Umspannwerk Nord. Die Transitleitungen sind durch Relais-Mikroprozessoren geschützt. Ich habe sie überprüft und festgestellt, dass es keine Notabschaltungen waren. Es konnten nur nicht autorisierte Abschaltungen gewesen sein. Seitschenko rannte raus. Stille. Das typische Knarzen des Magnetfelds fehlte. Es gab tatsächlich keine Spannung. Das war vom System nicht vorgesehen. Ich konnte mechanische Ursachen ausschließen. Da wurde mir klar, das muss ein Hackerangriff sein. Die Hacker haben sich seit dem ersten Angriff vor einem Jahr weiterentwickelt. 2015 bestand der Angriff hauptsächlich darin, in das System des Netzbetreibers einzubrechen und die Kontrolle über die Leitstelle zu übernehmen. Der Angriff 2016 war deutlich ausgefeilter und verlief komplett automatisiert mit einer Schadware namens Industrier. Sie ist die erste bekannte Schadware, die speziell für den Angriff auf Stromnetze entwickelt wurde. Industrier begann, Leistungsschalter in rascher Folge an- und auszuschalten. Die Techniker vor Ort konnten die Systeme nur retten, indem sie sie vom Netz trennten. Ohne Ingenieurkenntnisse der Leitsystemtechnik wäre die Programmierung von Industrier nicht möglich gewesen. Die Schadware gilt als leicht übertragbar auf Stromnetze in Europa, im Mittleren Osten und in Asien. Mit einer einfachen Erweiterung könnte sie auch in den USA angewendet werden. Auch in diesem Fall begann der Angriff vermutlich mit einem Virus in einer E-Mail. Es sah nach einem Hackerangriff aus. Das Monitoring zeigte, dass die technischen Mittel des Umspannwerks Nord nicht erreichbar waren. Auf den Rechnern war der blaue Bildschirm eines abgestürzten Windows zu sehen. Der IT-Leiter Valentin Kaplun war fassungslos. Informationen über das neue computergesteuerte Leitsystem von Ukrenergo hatten die Hacker wohl im Internet gefunden. Dass das alte analoge System parallel noch existierte, war nicht öffentlich bekannt. Und zum Glück funktionierte es auch noch. Möglicherweise hat das die Bewohner von Kiew vor einer Katastrophe bewahrt. Was sind eigentlich kritische Infrastrukturen? Eine Gesellschaft, die funktioniert nicht ohne Strom, Trinkwasser, Ernährung. Ja, auch mit Banken, ohne geht's nicht. Und das ist eben definiert worden als KRITIS, als kritische Infrastruktur. Und diese kritischen Infrastrukturen sind eben das Herzstück einer Gesellschaft. Das Problem ist nur, und deswegen greife ich vor, warum defensiv statt offensiv. Diese kritischen Infrastrukturen benutzen in der Regel dieselben SCADA-Komponenten, dieselben PLC-Leitrechner, die haben dieselben Steuersysteme am Start. August 2019, Mildenberg, Brandenburg. Es glänzt, blinkt und blitzt. Hier Techno, da Drum and Bass, dort Karaoke. Chaos Communication Camp, CCC Camp. Mehr als 5000 Hacker und Hexen haben sich versammelt. Frauen wie Männer sind als Einhörner, Katzen oder Eichhörnchen verkleidet. Auf manchen T-Shirts steht: Früher war mehr Hack. Manuel Artuk bildet Prüfer aus, die Betreiber kritischer Infrastrukturen zertifizieren. Beim Chaos Computer Club ist er seit über 23 Jahren aktives Mitglied. Sein Vortrag heißt Defensive statt Offensive am Beispiel von KRITIS. Es gibt bekannte Hersteller und die werden eben weltweit eingesetzt. Heißt, diese Dinger vernetzen sich immer mehr mit dem Internet und wollen quatschen, also miteinander. Dann kommen irgendwelche Sales-Drohnen und sagen, mach das übers Internet dran, dann ist das schick. Und so haben wir eben, die eine oder andere Situation, dass immer mehr von dem Zeug angeschlossen ist oder eben nicht sauber getrennt ist anhand von Office-Netzwerk separat, OT-Produktionsnetzwerk separat. Und dann hast du eben nicht so einen dämlichen Ransomware-Trojaner über eine E-Mail, die dich da irgendwie angreift. Nach dem Vortrag kommt Manuel Artuk von der Bühne. Groß, stämmig, gemächlich. Sogleich bildet sich ein Kreis um ihn. Es wird über die Vorzüge des Preppens und über die Cybersicherheit in kritischen Infrastrukturen diskutiert. Habe ich genug Wasser? Habe ich genug Essen? Also es bringt dir nichts, zum Beispiel trockenen Reis zu haben. Ja? Den kannst du ja dann nicht aufkochen und essen. Was dir aber was bringt, ist haltbare Dinge, die du nutzen kannst. 2 Kilo Zucker, Mehl bringt dir jetzt zum Beispiel auch nicht viel, aber du kannst Kekse zum Beispiel horten, genau. Manuel Artuk erklärt, warum es aus seiner Sicht kaum möglich ist, kritische Infrastrukturen vor Hackern zu sichern. Kritische Infrastruktur hat halt historische Produkte im Einsatz. Das sind Produktionsstätten, die seit Jahrzehnten im Einsatz sind, noch Jahrzehnte laufen werden. Also aus der Definition heraus dieser Produktionsstätten sind sie einfach schon beim Betrieb veraltet. Auch in der IT. Und insofern brauchen wir uns da nichts vormachen. Das ist nun mal unsicher. Es wird mit Maßnahmen drumherum abgeschützt oder versucht, diesen Schutz entsprechend aufzubauen. Aber es ist genauso angreifbar wie alles andere, was IT ist. So. Pustet man feste dagegen, kann es umkippen. Und das passiert regelmäßig. Die eigene IT ernsthaft zu prüfen und vorhandene Sicherheitslücken zu schließen, sei teuer. Viele Unternehmen würden daher darauf verzichten. Schließlich funktioniere ja bislang alles soweit. Andere Hacker plaudern aus dem Nähkästchen. Da wird ja ausdrücklich gesagt, das Gerät nicht scannen, weil wenn das kaputt ist, dann doof. Wir führen auch Pentests durch, nur wir können uns diese Scheinsicherheit und diese, können wir nicht die Hälfte der Infrastruktur sicher machen, weil dann können wir das Projekt kleiner machen, nicht mehr leisten. Das ist eine Aussage, die ich letzte Woche erhalten habe. Die haben dann nur die eine Hälfte der IT gesichert und über die andere Hälfte ist die Hoffnung, dass kein Angreifer kommt, ja? Ja, genau. Die haben dann einmal die Windows-Domäne gescannt und den Rest, der war dann zu kompliziert und zu teuer. Super. Und dazu, haltet ihr solche Angriffe, wie sie sich in der Ukraine ereigneten, auch in Deutschland für möglich? Also die Steuersysteme, die in Ukraine betrieben wurden und auch im Einsatz sind, sind dieselben, die man in den USA, in Frankreich, in Deutschland oder sonst wo im Einsatz hat. Insofern sind die durch einen solchen Angriff genauso angreifbar. Da macht ja irgendwie die Schadsoftware nicht halt an der Grenze. Insofern kann das komplett so realisiert werden in Deutschland. Staatliches Zentrum für Cyberverteidigung der Ukraine. Ein großes Gebäude mit getönten Fensterscheiben, von einem schwarzen Gitter umzäunt. Der geräumige Eingangsbereich ist mit 2 Schranken rechts und links gesichert. An den Schranken Soldaten hinter Glasscheiben. Uniformierte laufen vorbei. Pass und Presseausweis werden akribisch kontrolliert. Zwei Männer und eine Frau begleiten mich zu einem kleinen Konferenzraum. Ein großer, sportlicher Mann mit dichtem, angegrautem Haar kommt dazu. Mykola Khudintsev, Chef des Zentrums. Das ist eine militärische Struktur, aber ich bin ein Zivilist. Wir haben auch andere zivile Mitarbeiter, aber die meisten sind Soldaten. Wir sind in erster Linie IT- und Telekommunikationsfachleute. Aber die militärische Disziplin hilft uns, unsere Aufgaben zu lösen. Das Zentrum für Cyberverteidigung existiert seit 2015. Es ist als Reaktion auf die sich häufenden Cyberangriffe auf die Ukraine entstanden. Nach dem Sieg des Maidan ging es los. 2014 wurde die Krim von Russland annektiert. Im Osten des Landes begann der Krieg. Gleichzeitig wurde die Infrastruktur der Ukraine mit Cyberangriffen überzogen. Der Energiesektor, Medienunternehmen, der Kiewer Flughafen, der Rentenfonds, das Finanzministerium, die Bahn und das Ministerium für Infrastruktur wurden gehackt. Nach der Analyse der Schadcodes kann man sagen, dass hinter den Cyberangriffen der Jahre 2014, 2015 und 2016 die gleichen Gruppen stehen. Das stimmt auch mit den Einschätzungen unserer Staatssicherheit überein. Die Handschrift der Codes deutet darauf hin. Zweifelsohne steht hinter diesen Angriffen unser nördlicher Nachbar, der heute leider unser Gegner ist. Auch wenn man das alles nicht beweisen kann. So wie wir nicht mal die Anwesenheit des russischen Militärs im Donbass vollständig beweisen können. Es ist augenscheinlich, aber juristisch beweisen können wir es nicht. Es gibt nur indirekte Beweise. Die Angreifer verwenden fremde Infrastruktur. Sie können ihre Spuren im Netz weitgehend verschleiern oder sogar falsche Spuren auslegen. Die Zuordnung einer Attacke, die sogenannte Attribution, wird dadurch sehr schwer. Eine besten Attribution kann ich natürlich vornehmen, wenn ich in den Netzwerken der Gegner schon drin bin und dort live nachverfolgen kann, wie ein Angriff stattfindet. Sven Herpich ist Projektleiter für internationale Cybersicherheitspolitik bei der Stiftung Neue Verantwortung. Das war zum Beispiel, so sagt man so, bei russischen Aktivitäten gegen die USA, wo die niederländischen Geheimdienste bereits drin waren, oder beim Angriff auf Sony Pictures Entertainment aus Nordkorea, wo es heißt, dass die amerikanischen Geheimdienste bereits in den nordkoreanischen Netzwerken waren und diesen Angriff dann auch mitverfolgen konnten und sich deswegen so sicher waren. In fremde Netze einzudringen und sie zu unterwandern, das wäre auch die Voraussetzung für einen gezielten Gegenschlag. Nach dem Cyberangriff auf den Bundestag 2015 und dem Cyberangriff auf das Auswärtige Amt 2018 wird auch in Deutschland darüber diskutiert. Bundesinnenminister Horst Seehofer, Mitte Mai 2019. Unsere Sicherheitsbehörden müssen die rechtlichen und technischen Instrumente haben, um politisch motivierte Kriminalität wirkungsvoll zu bekämpfen, auch im Bereich der Cybersicherheit, wo wir noch zwei große Projekte als Bundesregierung und Parlament zu stemmen haben, die aktive Cyberabwehr und das Internetsicherheitsgesetz 2.0. Aktive Cyberabwehr ist der Begriff der Regierung. Kritiker sprechen vom Hackback, wobei das Innenministerium bestreitet, Angriffe auf kritische Infrastruktur anderer Länder zu planen. Es gehe immer nur um Gefahrenabwehr. Deutschland verhält sich bisher im Cyberraum weitaus defensiver, soweit wir wissen, als andere Länder, wie zum Beispiel die Vereinigten Staaten, Israel, die Briten, aber auch China oder Russland. Das hat bisher auch die Gründe, dass wir zwar eine rechtliche Grundlage haben, nämlich die rechtliche Grundlage aus dem generellen Einsatz des Militärs, auch weiterhin vorliegt, das heißt im Verteidigungsfall und im Spannungsfall, sowie bei mandatierten Auslandsmissionen und beim Schutz der eigenen IT-Systeme darf die Bundeswehr eben aktiv werden, in anderen Fällen nicht, lässt sich das auch so in den Cyberraum, glaube ich, übersetzen. Von daher haben wir bisher eine relativ defensive Position gefahren, mit der wir auch meines Erachtens sehr gut gefahren sind. Wir erreichen Bonn Hauptbahnhof, der Ausstieg für Sie in Fahrtrichtung links. Vielen Dank für Ihre Reise mit der Südlichen der Deutschen Bahn. Tschüss und auf Wiedersehen. Ich glaube, Die Situation heute ist gekennzeichnet durch ein hybrides Szenario, in dem Cyber eben wie gesagt nur einen Aspekt darstellt. Daneben kommen die ganzen Maßnahmen im Informationsumfeld, Fake News, Propaganda etc. Und das ist auch der Grund, warum vor 2 Jahren dieser Organisationsbereich Cyber-Informationsraum gegründet wurde, um diese ganzen Elemente unter einem Dach zusammenzufahren, um gegenseitige Abhängigkeiten zu erkennen und um möglicherweise Anomalien zu erkennen, um frühzeitig auch ein umfassendes Lagebild zu diesem Thema zu erarbeiten. Ein großer weißer Gebäudekomplex, Glasfassade, schwarze Gitter. Das Kommando Cyber- und Informationsraum mit Sitz in Bonn wurde am 1. April 2017 gegründet. Das Kommando besteht aus 24 Dienststellen. Die Abteilung Einsatz wird von Brigadegeneral Richard geleitet. Er empfängt mich in seinem Büro. Ein ausladender Arbeitstisch mit Computer, ein runder Tisch, 5 Stühle. Wasser, Kaffee und Kekse. Das Kommando Cyber-Informationsraum verfügt natürlich auch über offensive Wirkmöglichkeiten. Offensive Wirkmittel sind im Prinzip Softwarewerkzeuge, mit denen ich in der Lage bin, eine militärische Wirkung zu erzeugen, indem ich gegnerische IT-Systeme beeinträchtige und in ihrer Funktionsfähigkeit vermindere. Der große Vorteil dieser Cyber-Wirkmittel ist nach unserer Bewertung der, dass ich damit herkömmliche kinetische Wirkmittel, also das, was durch Heer, Luftwaffe, Marine kinetisch gemacht werden kann, entsprechend substituieren kann. Offensive Maßnahmen, wie Sie es nannten, Hacken, unterliegen immer einer Einzelfallentscheidung im Rahmen eines politischen Mandates und können nur dann entsprechend detailliert betrachtet werden. Doch wie würde die Bundeswehr reagieren, sollten die deutschen Stromnetze von anderen Staaten aus angegriffen werden? In welchen Fällen könnten die offensiven Wirkmittel tatsächlich eingesetzt werden? Also der Einsatz offensiver Cyberwirkmittel unterliegt genau den gleichen Bestimmungen, sage ich mal, wie es für jedes Wirkmittel in den Streitkräften gilt, Heer, Luftwaffe und Marine. Das heißt, es ist klar zu prüfen, wo ein entsprechender Angreifer ist und nur wenn ein Ziel eindeutig identifiziert ist, darf es auch entsprechend angegriffen werden. In Bezug auf die Attribution im Cyberraum ist das mit Sicherheit ein etwas schwieriges Unternehmen. Gleichwohl gibt es Möglichkeiten mit einer entsprechenden Aufklärung und dem entsprechenden Zeitansatz auch hier Rückschlüsse ziehen zu können. Und nur wenn ein Ziel eindeutig feststeht, nur dann sind auch entsprechende Wirkmittel erlaubt anzusetzen. Genau hier setzen die Kritiker der offensiven Maßnahmen an. Man muss die fremden Netze bereits im Vorfeld infiltriert haben und den Angriff tatsächlich live miterleben, um den Angreifer eindeutig identifizieren zu können. Im Nachhinein ist das nahezu unmöglich. In Deutschland soll die Infiltration fremder Netze künftig offenbar in den Aufgabenbereich der Nachrichtendienste fallen, insbesondere des Bundesnachrichtendienstes. Wir wissen, dass der Bundesnachrichtendienst ein Programm hat, was Strategic Cyber Defense in ausländischen Netzen macht. Das heißt, die haben, ich glaube, 250 Millionen irgendwann bekommen dafür, dass sie in ausländischen Netzen die IT-Sicherheit für Deutschland herstellen, was auch immer das heißen mag. Dass der BND die Zuständigkeit gerne hätte, wird mir hinter vorgehaltener Hand von mehreren Seiten bestätigt. Offiziell äußert sich der BND dazu nicht. Betritt man das Gebäude der Stadtwerke Ettlingen, steht man in einer tropischen Welt. Grüne Landschaft, Kois im Teich. Linker Hand geht es zu den Büros. Das Hacker-Team hat einen Blick auf den Teich und die immergrünen Bäume. Wir waren ja bis jetzt auf der Suche nach direkten Zugriffsmöglichkeiten aus der Business-IT in die SCADA-Umgebung. Es hat sich jetzt dann nach weiteren Analysen ja gezeigt, dass es nur eine überschaubare Anzahl von Schnittstellen gibt. Und diese Schnittstellen haben wir uns jetzt natürlich näher angesehen und überprüft, ob es da nicht Schwachpunkte gibt, die uns den Zugang ermöglichen. Im eigentlichen Pen-Test geht es also nun darum, den Schritt von der Office-Umgebung der Verwaltung, die mit dem Internet verbunden ist, in die nicht direkt von außen erreichbare technische Leitstelle des Stromnetzes zu machen, die sogenannte SCADA-Umgebung. Andreas Salm und seine Kollegen prüfen nicht nur Schwachstellen im Netzwerk und in der Software. Sie schauen sich auch im Gebäude um und davor. Also man kommt hier aufs Gelände, da hinten ist die Tür offen, kommt man direkt rein. Also selbst wenn vorne jemand säße und die Türe wäre zu, diese ist ja offen. Ich würde jetzt gerne noch mal hier in dem Lagerbereich gucken, ob man nicht hier irgendwie eine Netzdose findet, vielleicht WLAN Access Point oder irgendwas in der Art. Netzwerkkabel. Das ist wahrscheinlich hier unten für die Büros, die Verkabelung. Das ist wahrscheinlich die genaue Durchschaltung. Das heißt hier, wenn man sich zwischenschalten würde, also hier könnte man reinkommen, das ist also kritisch, wenn man hier rankommen kann. Und wenn die Verbindung nicht verschlüsselt ist, was sie wahrscheinlich nicht ist, weil internes Netzwerk, wäre man jetzt in dem Fall direkt im Netzwerk. Also hinten habe ich auch schon ein Kabel gesehen. Wir laufen weiter durch die Gänge der Stadtwerke und landen irgendwann neben einem Drucker. Andreas Salm sucht nach ungesicherten Netzwerkdosen. Alle Dosen sind deaktiviert, bis auf die eine, an die der Multifunktionsdrucker angeschlossen ist. Salm zieht das LAN-Kabel aus der Netzwerkdose und schließt seinen Laptop daran. Ja, wir sehen hier eine Status-LED. Ja, wir haben einen Netzwerkzugang. Es gibt mir natürlich Einblick ins Netzwerk. Ich sehe hier natürlich sofort, welche IP-Adressen werden verwendet und könnte jetzt auch direkt mir so eine IP-Adresse nehmen und das Netzwerk eingreifen. Ja. Jetzt sieht man aber auch, dass keine weiteren Pakete mehr kommen. Nach knapp 20 Sekunden hat das System erkannt, dass der Nutzer, der sich anstelle des Druckers eingeklinkt hat, nicht autorisiert ist. Der Nutzer wird ausgesperrt. Doch diese 20 Sekunden können entscheidend sein. Wenn jetzt hier ein Virus zum Beispiel drauf wäre, der sich automatisch weiterverbreiten kann, dann kann das unter Umständen schon reichen, dass er in das Netzwerk reinkommt. Ja? Muss nicht, könnte. Man kann sich das Internet als Straße vorstellen. Man kann durch die Straße laufen und an Fenstern und Türen rütteln. Manche Türen sind verschlossen, andere stehen offen. Offene Türen laden zum Diebstahl ein. Es kommt auch vor, dass eine Tür falsch montiert wurde. Entdeckt man so einen Fehler, ist es eine Schwachstelle. Findet man einen Weg, den Montagefehler zum Öffnen der Tür zu nutzen, so wird das als Exploit bezeichnet. Wird der Bauherr über den Fehler informiert und entwickelt daraufhin eine Abdichtung, wäre das ein Patch. Wird das Wissen über den Fehler weder dem Hausbewohner noch dem Bauherrn mitgeteilt, hat man eine Zero-Day-Schwachstelle. Zero Day, null Tage, weil der Bauherr null Tage Zeit hat, um sich gegen einen Einbruch zu wehren, indem er den Fehler behebt. Er weiß ja nichts davon. Und was, wenn ganz viele Türen offen oder fehlerhaft montiert sind? Und was, wenn der Entdecker des Fehlers weder den Bauherrn noch den Besitzer informiert, sondern sein Wissen an Einbrecher verkauft? Oder an einen Staat, der seine Bürger kontrollieren will und nun einfach unbemerkt vorbeischauen kann? Genauso sieht es auf dem Markt der Schwachstellen aus. Es gibt Researcher, die danach suchen. Sie entscheiden, ob sie diese Schwachstellen an die Hersteller melden oder sie für gutes Geld verkaufen, auf speziell dafür geschaffenen Plattformen. Die Abnehmer sind staatliche Akteure, aber auch Militär oder Geheimdienste, Nachrichtendienste oder sogar kriminelle Banden, die eben sagen, ich möchte mit einer Ransomware beliebige Leute erpressen, weil ich deren Systeme verschlüssel und sie müssen mir Bitcoin auszahlen. Die können das genauso kaufen wie jeder andere. Doch oft ist es nicht einmal nötig, neue Schwachstellen und Exploits zu verwenden, um in fremde Systeme einzudringen. Denn häufig werden bereits bekannte Schwachstellen einfach nicht gepatcht. Oder die Nutzer spielen Updates zu spät auf, zum Beispiel weil es lästig ist und die Systeme ja auch ohne Update funktionieren. Manuel Artug weiß aus Erfahrung, viele Produktionssysteme werden über Jahrzehnte gar nicht abgedatet. Hat man ja auch selber schon zu Hause gesehen, ob ich ein Linux, ein Windows oder ein Mac oder was auch immer habe, ein Handy. Jedes Update ist, ich hoffe, dass er danach noch läuft. So. Und diese Hoffnung ist ja nicht nur bei uns zu Hause, diese Hoffnung haben auch kritische Infrastrukturbetreiber. Aber wenn ich halt eine kritische Infrastruktur betreibe, dann sage ich nicht, naja, dann mache ich halt ein Update und wenn es kaputt ist, dann tausche ich es aus. Also wenn ich halt ein Kraftwerk habe, kann ich nicht einfach sagen, pff, ja, dann mache ich ein Update an den kritischen Komponenten und wenn es kaputt ist, dann fahren wir kurz das Kraftwerk runter, tauschen das Bauteil aus und dann fahren wir es wieder hoch. Also so funktioniert das in einer dauerverfügbaren Versorgungsleistung nicht. Und dann überlegen die natürlich dreimal, ob die das updaten und dann geht das so über 10, 15, 20 Jahre und dann hat man eine sehr obskure Historie, die dazu führt, dass viele Altlasten betrieben werden, die halt nicht mehr up-to-date sind. Aber dann kommt im Gegenzug ist das noch sicher betreibbar und dann wird es kompliziert. Eine Lösung, die Cybersicherheit langfristig zu erhöhen, wäre das sichere Programmieren. Doch das steht weder in Deutschland noch weltweit auf den Stundenplänen der Programmierer. Also wenn ich ein Auto fahren will, mache ich einen Führerschein. Da lerne ich auch viel über Safety. Wenn ich programmieren will, brauche ich noch nicht mal ein Studium. Ich kann einfach Quellcode schreiben und der ist da. Da gibt es keine Zulassungsvoraussetzungen. Solche Voraussetzungen wären ein erster Schritt in Richtung Cybersicherheit. Alle müssen Richtung sichere Entwicklung von Software gehen und alle müssen diese Schwelle einfach höher setzen. Wenn man es nicht beigebracht bekommt, entwickelt man eher auf Funktionen hinaus, nicht auf sichere Funktionen hinaus. Also man entwickelt eine Funktion, man testet die und die klappt und dann sagt man, ja super, das war ja das erwartete Ergebnis. Dass jemand das anders verwendet und das dann vielleicht irgendwie kaputt geht oder Fehlverhalten erzeugt, wird ja nicht gegengeprüft. Also dieser umgekehrte Test funktioniert auch nur das Gewünschte und nichts anderes. Der bleibt oft aus. Das ist aber der Security-Test, den man sozusagen machen muss. Und dieses vom Entwickeln und vom Testen her wird das oft nicht gemacht, weil es einfach nicht klar ist oder nicht geschult wurde. Hallo? Wir haben telefoniert, Sie erinnern sich. Und ja. Von mir hatte ich auch die Mail Ihnen gesendet. Ja. Das war keine ernsthafte Anfrage, sondern das war der Versuch, Ihnen ein Dokument unterzujubeln, in der Hoffnung, dass Sie das öffnen würden. Genau, wir wollten einfach mal gucken, wie es denn aussieht, wenn man von außen käme und ein Dokument präparieren würde und ein Szenario gestalten würde, dass irgendjemand... Warum habe ich den gar nicht aufmachen können? Dass irgendjemand dazu bewegt, das Dokument auch zu öffnen. Da ist kein Schadprogramm drin, keine Sorge, ne? Aber da wäre eine Rückmeldung gekommen, das Dokument würde geöffnet. Das hätte ja auch ein Virus sein können. Und so hätte ein Angreifer ja in diese Systemumgebung kommen können. Vor zwei Tagen hatte Andreas Salm die Test-E-Mail verschickt. Und jetzt ist er vor Ort, um sich für die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und über das Täuschungsmanöver aufzuklären. Wir sind ja insgesamt sowieso sehr vorsichtig. Ich versichere mich oft zurück, dass, wenn ein Absender ist, den ich nicht erkennen kann, nochmal nachzufragen in der IT-Sicherheit. Das mache ich eigentlich immer. Aber jetzt bei dem Anruf und dem, dass mir jemand was schickt und es eigentlich ja verabredet war, dass ich was bekomme, bin ich jetzt nicht davon ausgegangen. Und mich macht es jetzt schon etwas sprachlos, dass ich jetzt reingelegt worden bin. Aber es zeigt halt auch, wie leicht man doch, auch wenn man sicherheitsbewusst ist und die Risiken kennt, dann doch reingelegt werden kann. Und mit dem muss man halt einfach immer rechnen. Was man auf keinen Fall machen sollte, ist Warnhinweise einfach wegzuklicken, wenn man Anlagen öffnet oder Dateien lädt. Selbst wenn die E-Mail von einem bekannten Kontakt stammt. Die Männer in den schneeweißen Hemden packen ihre Sachen. In den zwei Tagen in Ettlingen konnten sie nachweisen, dass es Wege gibt, sich unbefugt im Firmennetz einzunisten. Sie haben einen Katalog mit Schwachstellen zusammengestellt. Der Sprung aus der Office-IT in die Leitstelle der Stadtwerke ist ihnen jedoch nicht gelungen. Eberhard Oehler. Also ich habe noch kein endgültiges Ergebnis. Was ich allerdings jetzt aus den ersten Gesprächen mit den Leuten von High Solution erfahren habe, gibt mir Hinweise, dass es deutlich schwieriger geworden ist im Vergleich zu dem Angriff aus dem Jahr 2013. Das ist zum einen ein Hinweis, dass wir bei den Stadtwerken Ettlingen, was Cybersicherheit anbelangt, auf dem richtigen Weg sind, zeigt aber auch, weil gleichwohl haben sie Erfolg, zumindest partiellen Erfolg, dass wir keinen Grund haben, locker zu lassen. Nicht immer bleiben Angriffe auf ein Unternehmen oder ein System beschränkt. Der bislang größte Cyberangriff in der Geschichte war NotPetya. Er heißt so, weil die verwendete Schadware erst einmal aussah wie eine bekannte Ransomware namens Petya, mit der Hacker Festplatten verschlüsseln und gegen Lösegeld wieder freigeben. Bei NotPetya gab es keinen Schlüssel. Die Festplatten wurden zerstört. Der Trojaner traf internationale Konzerne wie die Reederei Maersk, den Lebensmittelhersteller Mondelez, den Pharmakonzern Merck, den Logistikdienstleister FedEx, den Haushaltswarenhersteller Reckitt Benckiser und viele andere. Der Schaden wird auf 10 Milliarden Euro geschätzt. Und auch dieser Cyberangriff richtete sich zunächst gegen ukrainische Unternehmen. Перед посадкой в самолет мне с работы сообщили, что у нас тут атака. Bevor ich ins Flugzeug stieg, wurde mir mitgeteilt, dass wir attackiert werden. Die Computer im Büro verschlüsselten sich einer nach dem anderen. Und nicht nur bei uns. In der ganzen Ukraine herrschte Panik und Hysterie. Ich musste dann einsteigen und das Handy ausschalten. Olesja Linik ist Geschäftsfrau. Ihre Firma vertreibt die Buchhaltungssoftware MEDOC, zu Deutsch Honig. Am 27. Juni 2017 ist sie auf dem Heimweg von einer Dienstreise. Der Flug dauert 1 Stunde und 40 Minuten. In dieser Zeit entwickelt sich die Situation in der Ukraine zu einem Desaster. Computer im ganzen Land fallen nach und nach aus. Die Bankautomaten funktionieren nicht mehr. Menschen können nicht mehr mit der Karte zahlen, im Laden oder an der Tankstelle. Ein Kollaps. Ich rufe im Büro an. Wir überlegen, was wir tun können, wie wir unsere Arbeit wieder aufnehmen können, ob wir versuchen können, die Rechner neu zu installieren. Ministerien, Banken, Anzeigetafeln von Flughäfen, die U-Bahn, die Telekom, die Post und die Bahn sind betroffen. Das Strahlungsmonitoring-System des Atomkraftwerks Tschernobyl kann nur noch manuell gefahren werden. Auf dem Weg ins Büro liest Olesja Linik, dass ihre Firma für die Verbreitung der Schadware verantwortlich gemacht wird, die den Kollaps ausgelöst hat. Mein erster Gedanke war, das könnte die Konkurrenz sein oder eine Kampagne gegen unser Produkt. Doch ihre Software wurde von Hackern missbraucht, um eine Attacke auf die Wirtschaft des Landes zu starten. Die Buchhaltungssoftware war als Wirt für das Virus bestens geeignet. Sie war im ganzen Land verbreitet. Für die ukrainische Cyberpolizei aber sah es zunächst so aus, als würde der Angriff von den Entwicklern der Buchhaltungssoftware ausgehen. Am Tag des Angriffs, um 12 Uhr mittags, versuchten Cyberkriminelle von litauischen IP-Adressen aus, in unsere Website einzudringen. Dann schalteten sie eine Umleitung auf französische Server. Diese Umleitung blieb 2 Stunden aktiv. Dann wurde sie wieder abgeschaltet. Unsere Website arbeitete wieder ganz normal. In der Zwischenzeit haben die Angreifer ihr Virus über ein reguläres Update der Buchhaltungssoftware im ganzen Land verbreitet. Alle Rechner, die das Update bekommen haben, sind befallen. Auch die Niederlassungen internationaler Firmen sind betroffen. So kann sich die Attacke über deren Netzwerke weit über die Grenzen der Ukraine hinaus verbreiten. Der IT-Sicherheitsexperte Oleksiy Jasinski. Die Ukraine ist in diesem Fall nicht nur ein Testgelände, sondern womöglich auch eine Backdoor geworden. Es gibt viele Niederlassungen in der Ukraine, die mit ihren Mutterkonzernen eine Verbindung haben. Deswegen hatte diese Attacke womöglich das Ziel, einen Zugang zu anderen Organisationen zu bekommen. Bis heute ist unklar, ob die weltweite Ausbreitung gezielt geplant oder ein Unfall war. NotPetya hat fast alle Spuren durch das Löschen der Festplatten verwischt. Untersuchungen der Attacke deuten darauf hin, dass dieselbe APT-Gruppe am Werk war wie bei den Angriffen auf die Stromversorgung der Ukraine. Gerichtsfest beweisen lässt sich das nicht. Oder doch? Anfang 2019 hat der Mondelez-Konzern, eines der Opfer der NotPetya-Attacke, die Zürich-Versicherung in den USA verklagt. Die Versicherung betrachtet den Angriff als Kollateralschaden einer kriegsähnlichen Handlung und weigert sich deshalb, den Schaden zu ersetzen. Im Gerichtssaal in Chicago wollen Zürichs Anwälte beweisen, dass tatsächlich Russlands Staatshacker hinter NotPetya stecken. Blackout um 0 Uhr. Die Ukraine als Testgelände für den Cyberkrieg. Ein Feature von Inga Lisengewitsch. Es sprachen Name Alai, Lisa Biel, Kerstin Fischer, Andreas Potulski und Bruno Vinzen. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Roman Weingart. Regie die Autorin. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Südwestrundfunk 2019.